Als Hal und Maggie nach ihrer Hochzeitsfeier am nächsten Tag mit einem beeindruckenden Kater erwachen, gestehen sie sich gegenseitig, dass sie in vergangenen Tagen eine unbestimmte Anzahl an Kindern in die Welt gesetzt haben. In naher Zukunft könnte es also vorkommen, dass der ein oder andere Hosenpupa bei ihnen auftaucht und einziehen möchte. Und bevor sich die beiden über ihre Situation klar werden, okkupiert auch schon Hals Sohn Bad Dietrich das Kinderzimmer im ersten Stock. Schnell erkennt der fürsorgliche Vater, welcher seinen Sohn gerade das erste Mal gesehen hat, dass er ganze 20 Jahre alt ist. Dad, I'm 20. Bad Dietrich hat schon einmal zwei Hupen einer Verwandten durch ihr Shirt gefühlt, doch in all der Zeit noch kein einziges Schmuckkästchen mit seinem Dietrich geöffnet. Es kommt zum Vater-Sohn-Gespräch, bei dem sich herausstellt, dass dem Bengel bereits die Ding-Dongs seiner Stiefmutter aufgefallen sind, und so erinnert sich Hal an die Freizügigkeit seiner Venusblüte und hat plötzlich eine geniale Idee. Hey, what if I talk to her? Maybe you could take a stab at her. What? That's your wife, I mean... Freilich ist es gesellschaftlich nicht gerade angesehen, wenn Sohnemann seine Stiefmutter pimpert. Doch es wäre noch viel schlimmer, wenn er als Jungfrau aufs College gehen müsste. Und so hält Papa ein kurzes Schwätzchen mit seiner Angetrauten. Natürlich muss er den richtigen Zeitpunkt abwarten, an dem sie nicht gerade eine mündliche Prüfung abhält. Doch schließlich erwischt er sie in der Küche. I know, by the time I was this age, I had had sex with 20 women. Ein kleines Kompliment bricht sofort das Eis. I didn't know you knew who this was. Haha. Auch die fürsorgliche Mutter hat schon bemerkt, dass der kleine Racker immer wieder auf ihre Glocken starrt und ist ebenfalls besorgt, dass er seinen Dödel noch kein einziges Mal versenkt hat. He's a virgin. I know. Auch Mama sieht ein, dass der Grünschnabel so nicht aufs College gehen kann. Eine Prostituierte schickt sich nicht und ist außerdem viel zu teuer. Und so kommt eben nur unsere Erdbeerknospe in Frage. We'll keep it in the family. Überraschenderweise ist unsere Maggie nicht abgeneigt. You mean you want me to have sex with them? Und so ist es beschlossen. Stiefmütterchen zieht sich knappe Unterwäsche an, wobei sie von ihrem Sohn beobachtet wird, was den Teil des Wiederanziehens etwas redundant erscheinen lässt. Und wenn man sich noch überlegt, dass er gleich seine Stiefmutter durchknattert, ist die Reizwäsche wohl eher von nachrangiger Bedeutung. Vater, Mutter und Kind setzen sich gemeinsam aufs Bett, besprechen noch kurz den Ablauf, bei dem der Vater zum Glück nicht anwesend sein wird, und dann kann es auch schon losgehen. Bald verschwindet das Gesicht des kleinen Rabauken zwischen den Melonen und es wird geleckt und in den diversen Stellungen gestochen. Papa kommt noch einmal in den Raum, da er seine Schlüssel sucht, schlägt mit seinem Sohn ein, fragt die Mutter noch kurz, wann sie endlich seine stinkenden Socken wäscht und dongelt wieder von dannen. Letztendlich lässt der kleine Bad Dietrich seinem Springbrunnen freien Lauf und endlich ist auch dieser Punkt der Bucketlist erledigt. Da unser kleines Kerlchen so gute Arbeit geleistet hat, meint unsere Mutter, dass es heute Abend dafür sein Lieblingsessen gibt. Er soll sich waschen und in spätestens 45 Minuten mit sauberen Ohren am Esstisch sitzen. Nach diesem kleinen familiären Zwischenfall kommen sogar Maggie berechtigte Zweifel, ob sie auf ihrem Lebensweg immer die optimalste Abzweigung genommen hat. In den nächsten Tagen lernt sie ihre neue Nachbarschaft kennen und findet sich im radikalen amerikanischen Bible-Belt wieder. Sie versteht, dass Gott die einzige Hoffnung gegen Satans Verführungen ist und möchte sich bekehren lassen. Erst wird sie mit Weihwasser gewaterboardet und dann muss sie sich das Blut Christi literweise in die Figur knechten. Doch bald zeigt diese grale Bekehrungsfolter Wirkung und unsere triefende Gewitterwolke entschließt ab sofort ein regliches und keusches Leben zu führen. Zum Zeichen ihrer Läuterung holt sie ihre Tochter Hallie in ihr neues Heim, nimmt mit ihr das erste Frühstück in Form von Hostien zu sich und meint: Don't feel that way, honey. I'm your mother. We can talk about anything. Leider weiß unsere frisch getaufte Nonne nicht, dass Lügen kurze, sündige Beine haben. Als ihre Tochter gesteht, dass sie mit gut 20 Jahren nun doch langsam einige Bedürfnisse verspürt, entscheidet sich unsere ehemalige Regenhöhle nicht für ein aufklärendes Gespräch, sondern weist ihren Wonneproppen zurecht. Stop! I see where this is going. Das kleine Biotop ist wohl etwas spät in die Pubertät gekommen, doch sie erzählt, dass es seit einiger Zeit zwischen ihren Beinen immer stärker zu jucken beginnt und sie sich unentwegt selbst befummeln muss. Insgeheim ahnt die Mutter, dass der Freund ihrer kleinen Maus einen Zauberstab besitzt, mit dem das Jucken vorübergehend beruhigt werden könnte. Also erklärt sie dem Gör versiert, dass niemand Schlampen heiraten möchte. You need to be a pure woman when you meet your husband. Der schon längst volljährige Purzel muss auf alle Fälle bis zur Hochzeit Jungfrau bleiben. Selbstverständlich war es in vergangenen Tagen gang und gäbe, früh zu heiraten, doch da war man spät dran, wenn man mit 16 nicht geworfen hat. Wann genau Mädels mit 20 im Mast noch Vetteln hätten bleiben sollen, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber die Kirche wird es schon wissen. Die Mutter legt noch eine Schippe drauf und erklärt, dass der Freund sicherlich nicht der richtige Mann für ihren Honigschnabel ist, wenn er jetzt schon mit ihr ins Bett steigen möchte. Well, Missy, he's gonna have to understand, or he is not the man for you. Ich bin sicher, dass viele Jungs Verständnis dafür aufbringen, mit dem Pimpern bis zum Erreichen des Rentenalters zu warten. Erzürnt steht das Herzchen auf und geht auf ihr Zimmer. Glücklicherweise hat ihr Stiefbruder Bart Dietrich das Gespräch belauscht und entschließt, selbstlos zu helfen. Er folgt der kleinen Fee auf ihr Zimmer, tröstet sie, zeigt ihr seinen Dietrich, bietet an, ihr Schmuckkästchen damit zu öffnen und sie endlich von ihrem Jucken zu erlösen. Und so beginnen sie, Finger, Zunge und den Dietrich des fürsorglichen Verwandten durchzuprobieren. Überraschenderweise scheint einfach alles gegen das Jucken zu helfen. Als Dank für seine Hilfe darf der Bruder seiner Sis noch ins Gesicht spritzen. Dann verliert er das wohltätige Interesse und geht wieder anderen Aktivitäten nach. Als Maggie von der Aktion erfährt, erkennt sie schnell die Probleme einer gottesfürchtigen Erziehung und wird von dem unbestimmten Gefühl beschlichen, dass es eventuell besser gewesen wäre, wenn ihre Regenrinne doch von ihrem Freund und nicht von ihrem Stiefbruder bestiegen worden wäre. Und so schwört sie dem keuschen Leben schnell wieder ab und lebt ab sofort wieder wie eine typische Amerikanerin. Langsam schleicht sich der amerikanische Alltag bei den Bundis ein und alltägliche amerikanische Dinge passieren. Helle liegt eines Tages mit ihrer Freundin Zoe auf ihrem Bett und die beiden ziehen teenager-typisch über irgendwelche Bekannten her. Plötzlich stolpert Bart Dietrich mit seiner Hand in seine Hose ins Zimmer und verkündet, dass er sich beim Sonnenbaden seine Nudel verbrannt hat. Warum sie jetzt wie ein Einser steht, erschließt sich mir nicht so ganz. Die hinterlistige Helle erinnert sich, wie ihr Stiefbruder ihr Jucken jüngst ausgenutzt hat und bietet sofort ihre Hilfe an. Sie eilt ins Badezimmer, holt eine vermeintlich heilende Salbe und cremt damit seinen Dietrich ein. Plötzlich beginnt sich Bart Dietrich unter Schmerzen zu winden und erkennt, dass er von seiner Schwester geprankt wurde. Anstatt einer After-Sun-Lotion hat sie ihm eine ätzende After-Burn-Salbe verabreicht, welche den Schleimhäuten seines Stängels ordentlich zusetzt. Verzweifelt schreit der Bruder nach seiner Mutter und erklärt den Sachverhalt. Maggie ist es ja schon gewohnt, dass die Kinder aneinander herumspielen und hat im Moment leider gerade überhaupt keine Zeit für die Penne ihres Nachwuchs. Sie erklärt Helle versiert, dass sie den Schaden angerichtet hat und sich nun auch gefälligst darum kümmern soll, weil sie ihr sonst ihre Autoschlüssel wegnimmt. But I have to come back in here one more time. I'm taking your keys. Dann macht sie auf dem Absatz kehrt und geht sich wieder die Sesamstraße angucken. Bart Dietrich windet sich noch immer vor Schmerzen und fordert nun seine Schwester auf, etwas gegen das Brennen zu unternehmen. Helle bittet nun Zoe um Hilfe und so beginnen die beiden Mädchen, die Schmerzen von dem Rohr wegzublasen. Wer hier nun an eine Zweideutigkeit des Wortes denkt, liegt falsch. Die beiden Mädchen pusten wortwörtlich auf die Eichel und schütten Wasser darüber. Doch nichts hilft. Schließlich erinnert sich Zoe an ihren Biologieunterricht und hat die rettende Idee. Sie hat nämlich gelernt, dass Verätzungen am männlichen Schaft nur mit einem einzigen Zaubertrank geheilt werden können. Well, you know what I heard? What? Vagina juice. Pussy Potion. Helly möchte nicht schon wieder mit ihrem Bruder in die Kiste, doch noch weniger möchte sie ihre Autoprivilegien verlieren. Also beginnt sie pflichtbewusst an sich herumzufummeln und reibt ihren Zaubersaft auf den Knüppel ihres Bruders. Wie erwartet tritt sofort Linderung ein, doch die kleine Menge der Potion reicht leider noch nicht aus. Bei einer so schweren Verätzung muss man leider zu drastischen Maßnahmen greifen und die Lanze direkt in die Quelle rammen. Und so bleibt den dreien leider nichts anderes übrig. Obwohl sogar Kindergartenabbrecher eigentlich inzwischen verstanden haben müssten, dass ätzende Flüssigkeiten auf Schleimhäuten Aua machen, kommt Helly nun auf die geniale Idee, sich die eingecremte Panzerfaust ihres Bruders ganz tief in ihr Allerheiligstes zu stecken. Glücklicherweise wird sie sofort so geil, dass ihre Quelle zu sprudeln beginnt, ihre Lust sie ablenkt und die Salbe neutralisiert wird. Schön für sie, doch ihre partolinische Drüse erzeugt bedauerlicherweise zu wenig Zaubertrank, um auch sämtliche Verätzungen von Bad Dietrich zu negieren. Und so muss an dieser Stelle Zoe einspringen, was bei der ganzen Geschichte noch die beste Idee war, da die beiden nicht verwandt sind. Wäre von Anfang an die bessere Entscheidung gewesen. Doch wie dem auch sei, schnell entwickeln die drei einen Rhythmus, bei dem der Bruder seine Gefechtsflagge abwechselnd mal in das eine und mal in das andere Backrohr steckt. Dabei weicht der Schmerz zunehmend einem unbestimmten Wohlgefühl und gerade als er wieder einmal tief in seine Schwester sticht, hört das Brennen urplötzlich auf. Helly scheint jedoch nicht sehr erfreut, dass sie aktuell nicht die Pille nimmt und sogar ihr bewusst ist, dass ihr ein Kind mit ihrem Bruder nicht gerade bei ihrer Karriere helfen würde. Doch bevor das Problem in Ruhe ausdiskutiert werden kann, kommt Maggie zurück und die Kinder eilen hastig von dannen. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.